kurz ins Ohr zu hören. Sowohl Bufo als auch Saalmikrofon sind gut zu hören. Okay, alles klar, prima, danke. Toffi, dann, bitte. Ja gut, Formalkram habe ich eh schon gesagt. Ich höre gerade hier, dass mindestens 4 Aufnahmen laufen, das ist gut. Dann muss ich das gar nicht erst abfragen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass irgendjemand die danach ans Krähennest weitergeben wird und übergebe direkt ans Podium bzw. an Sekor, also an dich, weil wegen was war letzte Woche und so. Genau, was war letzte Woche? Interessant ist eigentlich immer so das Wochenende, weil das ist die Zeit, wo man da tatsächlich auch was unternehmen kann. Ich bin am Samstag früh nach Oldenburg gefahren. Das, glaube ich, waren die ersten 680 Kilometer. In Oldenburg war dieses Wochenende Landesparteitag der Niedersachsen. Und ich muss sagen, am Anfang war es so ein bisschen schmerzhaft zuzuhören, weil da ziemlich viel Kritik gekommen ist. Ich hatte dann allerdings im Laufe der Zeit so den Eindruck, dass es eine überschaubare Gruppe von Kritikern war und dass man da durchaus in der Lage ist, mit der Kritik auch umzugehen und das eine oder andere Problem zu lösen. Das war jetzt mein Eindruck von außen. Ich bin dann am Samstagnachmittag weitergefahren nach Reutlingen. Das ist Baden-Württemberg, also quasi die andere Richtung. Das, glaube ich, waren dann die nächsten 500 Kilometer. Und bin dann am Sonntag in Reutlingen auf dem Landesparteitag der Baden-Württemberger gewesen. Cool dort war, dass die Stimmung sehr, sehr positiv war. Die Leute wissen, dass Wahlkampf bevorsteht und wollen zusammenarbeiten. Das ist spürbar. Sie haben das Problem, dass sie zu wenige sind. Also wir haben in Baden-Württemberg inzwischen tatsächlich das Problem, dass wir einfach zu wenig Mitglieder haben, um den Wahlkampf in diesem Flächenland gestemmt zu bekommen. Das ist dann auch gleich die Bitte an der Stelle. Wenn euch irgendetwas einfallen sollte, wie ihr Baden-Württemberg im Wahlkampf unterstützen könnt. Die können jede Hilfe gebrauchen. Das ist also im Augenblick zunächst mal das Thema Unterschriften sammeln. Das wird später aber auch so, es werden später auch so Dinge sein wie Blogbeiträge schreiben oder was Martin gestern meinte, ist beispielsweise im Auge zu behalten, was der Landtag in Stuttgart so alles produziert und beschließt, um da nichts Wichtiges zu übersehen und so weiter. Also Baden-Württemberg ist im Wahlkampf und braucht Hilfe, so wie wir das aus früheren Zeiten kennen. Ja, und das war es dann eigentlich schon vom Wochenende. Ansonsten halt so der übliche Kram, den man immer nicht mehr macht. Ansonsten würde ich jetzt weitergeben an meine Vorstandskollegen. Oder wenn von denen keiner was sagen will, bin ich auf eure Fragen gespannt. Ja gut, ich war nicht durch in der Weltgeschichte dieses Wochenende, habe so ein bisschen freigemacht, habe einen Blogbeitrag geschrieben über die Flüchtlinge, was, glaube ich, heute veröffentlicht worden ist, dann irgendeine PM und ein paar andere Sachen. Administrative Sachen grundsätzlich. Ja, ich habe weitergemacht mit dem Themenbeauftragten-Treffen, was Michael Kittlaus ja organisiert, wo ich ihm ein bisschen bei helfe. Bin momentan auch dabei, mit der Antragskommission Potte zu kommen, ansonsten Tickets. Und auf der Landesmitgliederversammlung Niedersachsen war ich auch. Da kann ich mich Sekor vollumfänglich anschließen. Ich war letzte Woche beim Treffen von unserem Aktionskreis, der sich seit mehreren Jahren schon um die Flüchtlinge hier im Landkreis kümmert. Wir haben viel Interessantes erfahren, was denn ansteht, wo Hilfe gebraucht wird, und wir versuchen jetzt hier in einer Erstaufnahmeeinrichtung auch für WLAN zu sorgen und sind dabei, gerade das zu klären, wie wir das am einfachsten umsetzen. Ja gut, dann danke ich euch allen für die Berichte und wir haben gleich schon den ersten Fragesteller am Mikro. Stefan. Ja, hallo. bloß ein bisschen zurückgreifen, da zum 24. September, da hat ja, lese ich da auf piratenpartei.de, so von Stefan Körner hier diese Meldung zur Betrugsaffäre VW. Und da wird so rausposaunt, also nicht nur, dass es eben so, es kommt zu zusätzlichen Börsenverlusten hier auch, die Gefahr des Verlustes von Arbeitsplätzen im Konzern steht bevor. Und dann ist hier gleich der nächste Satz auch, ja, also so wird so ein Bild gemalt hier. Arbeitnehmer müssen da das ausbaden auf Kosten des Management, also umgekehrt, die Arbeiter müssen eben das, was das Management so verursacht, ausbaden. Kosten bleibt bei den Arbeitern hängen und Piratenpartei fordert eben umfassende Aufklärung und klares Bekenntnis des Managements zum Erhalt der Arbeitsplätze. Da habe ich jetzt keine Grundlage rausgelesen, worauf das fußt irgendwie, die Aussage, weil fehlt es irgendwie an so einer AG oder an so Basis-Aussage irgendwo, dass wir da keine haben einholen können oder sowas, was da, welche Ursachen oder so da anzugehen wären oder ich verstehe die Aussage, kann ich nicht ganz nachvollziehen und ich bin auch nicht sicher, ob das wirklich piratisch ist, die Aussage. Denn also die Arbeitnehmer haben ja auch profitiert dann, als es davon, ja gerade in der Exportwirtschaft, da in der Autoindustrie und jetzt schützen wir die ganzen Arbeitsplätze und so. Ich für mich ist das ein bisschen unrealistisch auch ein Stück weit. Darf ich darauf antworten, Silke, oder möchtest du? Nö, mach ruhig. Die Arbeitsplätze sind in der Gesamtwirtschaft ja so vorhanden, wenn du die Absatzmärkte, weil dein Ruf von VW in irgendeiner Art und Weise gefährdet ist oder das Label Made in Germany, sind auch die Arbeitsplätze als solches gefährdet. Dementsprechend hat dieser Artikel darauf hingewiesen, dass die Gefahr da ist. Eine konkrete Aussage, wie kommt die zustande oder wieso ist so ein Bundesvorsitzender so her? Wieso kannst du Stefan da das einfach so raushauen und ist keine Rücksprache oder sowas nötig dann irgendwie dafür? Du meinst jetzt, warum ich dich nicht gefragt habe oder worauf möchtest du hinaus? Na, bist du so nicht explizit, ich meine, gut, das muss jetzt innerhalb von einigen Tagen hier raus, damit es noch eine Wirkung erzielt, aber ist es jetzt die einzige Möglichkeit, wo wir noch haben, dass das über ein Bufo oder die Presse dann geht diese, also wie, ist ja ein Stück weit eine Ausrichtung auch so der Piraten. Und dass man dann eine Meinung irgendwie einholen kann, vielleicht irgendwo von, also mal ein, zwei Tage jetzt den AGs Zeit geben und wir bräuchten hierzu was, irgendeine Stellungnahme oder so. Aber das, ich bin jetzt nicht so drin, aber es klingt, also sieht für mich aus, als wenn du das so spontan, du das selbst so einen Entwurf gemacht hast oder so und dann rausgehauen hast über die Presse oder ich weiß nicht, wie das dann funktioniert neuerdings. Ja, das funktioniert nach wie vor genauso, wie es immer war. Pressemitteilungen werden vom Bundespresseteam erstellt. Zitate werden meistens vorgeschlagen bzw. als Rohentwurf ausgearbeitet. Wenn das Zitat dann so passt, wird es freigegeben. Wenn nicht, wird es abgeändert. Okay, aber lass uns das abkürzen. Ich glaube, wir haben jetzt hier irgendwie 10 Minuten darüber geredet, dass du die Pressemitteilung nicht gelungen findest. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Pressemitteilung okay ist. Ich hab das Problem, dass wir tatsächlich auf aktuelle Themen kurzfristig reagieren müssen. Das haben wir an der Stelle gemacht und ich sehe da auch kein inhaltliches Problem bei dieser Pressemitteilung. Und ich würde vorschlagen, dass wir das Thema an der Stelle einfach abhaken, weil genug andere Leute da sind, die vielleicht auch irgendetwas fragen möchten, was möglicherweise relevant ist. Jo, dann glaube ich, war der Nächste der Bastian. In der Tat, in der Tat. Schönen guten Abend. Ich bringe zumindest eine Frage von der letzten BUFO-Sitzung mit. Die hatte ja so einen zentralen Punkt. Und das hätte ich ganz gerne mal geklärt. Ihr hattet einem langen Lamento zugehört bezüglich der unmöglichen Wahlkampfanstrengungen in Baden-Württemberg. Da wurde beklagt, dass alles falsch gemacht wird und immer wieder der gleiche Fehler gemacht wird und niemand dazulerne. Da frage ich jetzt mal, kann man das denn irgendwie konkretisieren, was alles falsch gemacht wird und welcher Fehler immer und immer wieder gemacht wird und wo niemand dazulernt? Und gibt es so eine Art Analyse, da bereits feststellt halt, dass der Wahlkampf in Baden-Württemberg völlig sinnlos ist? Und Zusatzfrage als Bonus, wie organisiert man denn einen Wahlkampf richtig? Mit Zusatz kann auch sich der Fragesteller gerne äußern. Ich habe das deswegen als Frage wiederholt, weil dieser Lamente wurde sehr viel Raum gegeben und es blieb völlig unwidersprochen. Ich hätte mir eventuell erwartet von dem Bundesvorständen, die anwesend waren, dass sie darauf reagieren. Aber das könnt ihr jetzt machen. Und dann habe ich noch eine zweite Frage. Die schließe ich nachher an, aber die ist kurz. So. Christus, willst du was zum Wahlkampf für Babi mal sagen? Ja, würde ich ganz gerne. Also der Wahlkampf in Baden-Württemberg ist ganz klar vernünftig strukturiert. Ich weiß nicht, also letztes Mal kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir über einen Wahlkampf in Babi gesprochen haben, wo ich da war. Es wurde bis jetzt zwei oder drei Treffen in Real Life getätigt, wo Claims abgesprochen worden sind, wo Campaign abgesprochen worden ist. Es wurde zwei Claims bearbeitet vorletzte Woche. Die beiden Claims wurden, glaube ich, dem LPT jetzt am Sonntag vorgestellt. Die Mitgliederversammlung hat sich für eins der beiden Claims entschieden. Das ist Digital, Soziales und Transparenz. Das mal zum Claim. Zum anderen haben sie sich entschieden, in welche Richtung die Plakate gehen sollen. Sie haben sich entschieden, steht es im Raum, welche Aktionen da sind. Es gibt ein Social Media Team, was sich jetzt aufgebaut hat, heißt jetzt irgendwie anders in Baden-Württemberg, den Namen kriege ich gerade nicht zusammen, da sind 3, 4, 5 Leute, die da zusammen. Es ist dahingehend ausgearbeitet worden, welche Richtung sie gehen werden, politisch, und die Inhalte waren da. Es war einer der NRW-Fraktionen dabei, der Grampi, beim Wochenende, wo ich auch da war. Der hat damals die Kampagne in NRW mitgeführt, hat dort auch mit Eindrücke gebracht. Also sprich, die Fraktionen, mit denen ich gesprochen habe, werden den Bawülern helfen. Ich sehe das nicht so, dass die Kampagne eine Totgeburt ist. Die Kampagne, also wir sind fachmännisch betrachtet in der Timeline. Wir sind vielleicht in den Unterschriften ein bisschen weiter hinten. Da ist halt die Schwierigkeit in Baden-Württemberg, dass es Zentren gibt, wo ganz viele Piraten sind, aber halt die Fläche wie Schwarzwald, wo keine Piraten sind. Und da müssen Applaus jetzt aufgestellt werden, da müssen im Endeffekt Kandidaten aufgestellt werden. Das ist erstmal zu dem Thema. Dann gibt es sogar einen Spitzenkandidat, das ist der Michael, und ein Team, ein Spitzenteam oder wie auch immer das genannt wird. Also ich sehe da aus meiner Sicht 5 Monate oder 6 Monate vorher, dass das jetzt schon so weit aufgestellt ist, dass die Plakate schon fast fertig sind, dass die Campaigns geplant sind, sehe ich eigentlich keine Probleme darin. Also zumindest ist es nicht eine Totgeburt. Naja, meine Frage zählt ja woanders hin. Also du hast das ja schon öfter berichtet. Ihr redet ja häufiger von Bawi, weil ihr euch ja engagiert. Wieso lasst ihr so eine wirklich lange Tirade unwidersprochen stehen? Das ist nicht sehr motivierend, wenn jemand derartig letztendlich sich echauffiert über die Unfähigkeit der Wahlkampfgestaltenden in Baden-Württemberg. Basti, ich war nicht da. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann dir nicht sagen, wann das gewesen sein soll, dass irgendjemand sich darüber beschwert hat. Also ich sehe das... Vorletzte Sprechstunde. Wie gesagt, Moment, ganz kurz, Christoph, Entschuldigung, Basti, die vorletzte Sprechstunde oder ja, die... Ja, die letzte Sprechstunde war die mit dem tollen PR-Diskussion, ich hoffe, das haben wir jetzt hinter uns gelassen, und die davor, ja. Da hatte ich nämlich schon dieses hier reingestellt ins Pad und ich dachte, ihr hättet euch da eventuell leicht drauf vorbereitet. Okay, ich weiß leider nicht mehr, wer das war, der sich da seinen Frust von der Seele geredet hat. Aber ein Stück weit, ja, lasse ich das an der Stelle hier montags oft halt einfach auch ein bisschen laufen. Und manchmal macht es einfach keinen Sinn, endlos zu widersprechen. Also Stefan gerade ist jemand, das ist sinnfrei. Da gewinnst du keine Diskussion. Also lässt man ihn halt mal einen Moment reden und dann ist gut. Okay, dann verstehe ich jetzt die Taktik. Dankeschön. Darf ich gleich die zweite Frage anschließen? Ja, du kannst auch ein Statement aufgeben. Nein, klar, mach. Ja, also es ist erstmal provokant formuliert, aber ihr könnt mit Sicherheit das sehr leicht beantworten. Gibt es eine Weisung des Bundesvorstandes, den Kompass Ausgabe 2015-8 nicht im P-Shop zu listen? Eine Kontaktaufnahme mit dem Geschäftsführer brachte keinen Fortschritt. Es gibt auch gar keine Antwort. Es gibt eigentlich nur Schweigen. Auch der Bundesvorstand ist angeschrieben worden. Auch da gibt es nur Schweigen. Vielleicht kann man das aufklären. Ich will keine Eskalation, ich will eine Deeskalation. Okay, ich weiß von nichts, aber Gordon ist da. Gordon? Ich bin da. Genau deswegen bin ich da. Natürlich werden solche Dinge zur Kenntnis genommen, was natürlich auch dazu führt, dass ich, wie du siehst, jetzt hier auch tatsächlich erscheine. Ich hatte mit Stefan darüber telefoniert, was den Kompass angeht. Und hatte ihm gesagt, es muss nochmal was an den Versandkosten gemacht werden und so weiter. Zweitens ist der Kompass im Moment irgendwie so ein Minusgeschäft für den P-Shop, weswegen der halt so in der Form nicht gelistet wird. Und ich hatte mit ihm, wie gesagt, vor einer ganzen Weile telefoniert und hatte gesagt, wir müssen dann eine Lösung finden, wie wir das irgendwie anders machen können, weil es kann nicht sein, dass der P-Shop da im Moment für den Vertrieb, für den Kompass irgendwie 6 Euro bla pro 100 Stück draufzahlt. Da, wie gesagt, gab es halt Klärungsbedarf und ich habe gesagt, sobald ich irgendwie ein bisschen Zeit dazu finde, mich darum zu kümmern, machen wir das. Und für die Gliederung, sprich Gliederungsaccounts, sind diese 100er Pakete sichtbar im Shop. Die können das bestellen, weil das direkt vom Denk selbst e.V. kommt. Allerdings möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, die Art und Weise, wie das hier gerade eskaliert ist, ist mal wieder irgendwie nicht so wirklich unter aller Sau. Also ich finde, das ist unter aller Sau. Die Leute sind im Gespräch und man muss es trotzdem dann irgendwie immer noch ständig an den Bufo eskalieren. Man muss anfangen, hier irgendwie eine Welle zu schieben und so weiter. Das kann es eigentlich nicht sein. Also wenn du Welle schieben sagst, wenn das über mehrere Wochen geht, glaube ich schon, dass es berechtigt ist, mal nachzufragen, insbesondere wenn der Kontakt nicht so besteht, wie du gerade beschrieben hast. Aber ich vermittle das gerne, was du gesagt hast, ist ja auch aufgenommen. Und ich bin sicher, dass es da eine Lösung gibt. Natürlich kann es nicht sein, dass der P-Shop irgendwo drauf zahlt. Das ist schon klar, aber ich glaube, da gibt es zwischen erwachsenen Menschen eine sehr vernünftige Lösung. Ich würde das gerne vermitteln. Ja, wie gesagt, das, so sehe ich das auch und deswegen hatte ich, wie gesagt, Stefan auch telefoniert. Wir haben darüber gesprochen und wir waren uns auch einig, dass wir da eine Lösung finden und dass wir das zeitnah erklären und dementsprechend, also für mich war da auch ein Kontakt da. Ich habe, wie gesagt, mit ihm telefoniert, insofern, ja. Naja, nur gibt es doch zeitliche Unterschiede. Gut ist, aber wir haben es jetzt hier besprochen, es ist alles wunderbar. Ein kleiner Nachtrag fürs Protokoll, der genannte Stefan bin nicht ich. Oh ja, Entschuldigung. So, dann gucke ich mal. Der nächste in der Reihe müsste der Christoph Grüner gewesen sein. Jetzt zieh mal bitte jemand anderen noch vor. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das wirklich hier der richtige Ort ist, um das anzusprechen oder zu diskutieren. Gut, dann geht's direkt weiter zu Michael. Bitteschön. Ja, was ist ein Stand der Spendenkampagne Freifunk? Michael, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe mich mit jemandem unterhalten, der wollte gucken, ob man da was Besseres draus machen kann. Das Problem ist nach wie vor, dass wir uns schwer tun für für Freifunk Spenden zu sammeln, dass es ein Problem ist, Spenden zu sammeln und Router einfach irgendwo hinzustellen. Das nächste Problem, das für mir immer wieder noch genannt wird, ist, dass Freifunk Probleme hat, dass sie Angst haben, dass wir ihnen das Thema wegnehmen. Das heißt, mit allen, mit denen ich rede, nein, alle, mit denen ich rede, sagen mir, das ist ein heikles Thema und das kannst du so nicht einfach machen. Deswegen hakt die Spendenkampagne auf Bundesebene noch immer. Ich weiß aber von verschiedenen regionalen Organisationen, Gliederungen, die tatsächlich da schon einen Schritt weiter sind und etwas auf die Beine gestellt haben. Nur die Spendenaktion auf Bundesebene ist nach wie vor ungeklärt. So, Christoph, bist du dir mittlerweile sicher, ob du reden möchtest? Ja, ich bin mir sicher, dass ich hier jetzt nicht möchte, aber ich möchte gerne nach der Sprechstunde noch ein paar Bufo-Mitglieder quasi unter vier Augen Ihnen kurz was mitteilen. Welche denn? Zickerl nicht so rum, Christoph, und haus raus, bitte. Ich bin auch interessiert. Sekor, Christoph, vielleicht, Christoph, vielleicht euch zwei. Das kriegen wir hin. Gut. Gut. So, dann Pierre. Ich hatte ja den Antrag gestellt, dass die Lego-Bilder von der Bundeswebseite und aus dem Newsportal verschwinden. Hab eben nachgeschaut und finde immer noch massig Lego-Bilder. Seid ihr inzwischen zu einer Einigung mit dem Konzern gekommen, der euch die Verwendung von Lego-Bildern für Pressemitteilungen und Bebilderungen Werbung für Piratenpartei erlaubt hat? Nein, und wenn jetzt jemand hergeht und Lego davon in Kenntnis setzt, dass wir das nach wie vor tun, dann haben wir halt ein großes Problem. Ich habe bislang nicht die Muße gefunden, alte Pressemitteilungen durchzugehen und zu gucken, wo Lego-Bilder auf unserer Website verwendet wurden und die alle zu löschen. Wir machen das ab jetzt nicht mehr. Das war das, was wir in der Vorstandssprechstunde auf deinen Antrag hin auch gesagt haben. Aber rückwirkend Beiträge bereinigt haben wir bislang nicht. Gut, dann sehe ich jetzt aktuell niemanden am Saalmikrofon. Wir gehen dann weiter zur Zeile Springkram, hier 2526 im Pad. Übrigens, das ist die 326 Dicker Engel-Piraten-Pad, nochmal. Und das ist ein Link zu einer neuen Aktion des Zentrums für politische Schönheit mit einer geforderten Brücke zwischen Afrika und Europa. Und die Frage ist, was denkt der Bufo über die neueste Aktion des Zentrums für politische Schönheit und ist eine solche Brücke aus Sicht des Bufos Utopie oder eine ernstzunehmende politische Forderung? Ich habe sie mir angeguckt. Ich persönlich finde sie ganz charmant. Aber jetzt die zu kopieren, wenn die Idee schon entstanden ist und gerade auf dem Weg ist, sicherlich irgendwie unterstützen kann man sie, aber ich persönlich finde sie ganz nett. Das ist aber meine persönliche Meinung. Naja, Zentrum für politische Schönheit ist jetzt eine Gruppe, die Kunst macht, und zwar politisch motivierte Kunst. Und die Aktionen, die in der Vergangenheit gemacht haben, waren durchaus beeindruckend. Auch bei der hier sehe ich jetzt durchaus Potenzial für Aufmerksamkeit. Also ich glaube, wenn man von denen eins lernen kann, dann wie man Kampagnen macht. Jo, dann gehen wir zur nächsten Frage, Zeile 30. Kommentare passen der Bundespresse nicht, also gibt es jetzt keine Kommentare mehr bei Pressemitteilungen? Ja, Es gibt keine Kommentare für Pressemitteilungen. Pressemitteilungen sind Meldungen, die nach außen verschickt werden. Dass man dort, dass die kommentiert werden, macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Wir haben genug andere Möglichkeiten zu diskutieren, wenn wir etwas per PM verschickt haben. Eine Diskussion darüber auf unserer Homepage zu führen, ist sinnfrei. Gut, dann die nächste Frage, Zeile 32, Stand Renewsportal. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, worauf die Frage abzielt. Vielleicht kann das einer von euch kurz machen. Piratenpartei.de war mal bei Google News gelistet. Das heißt, jeder Artikel, der auf piratenpartei.de veröffentlicht wurde, ist automatisch unter Google News gekommen. Also news.google.com oder .de. So ähnlich wie das mit den ganzen Nachrichtenmagazinen und großen Bloggern passiert. Bei den Piraten war es auch so und das ist jetzt nicht mehr so. Es gibt da die mögliche Erklärung, dass unser Verhalten bei Google dafür gesorgt hat, dass wir rausgeflogen sind. Es wäre auch denkbar, dass wir deswegen rausgeflogen sind, weil Google festgestellt hat, dass wir eben kein Nachrichtenmagazin sind, sondern eine Partei und demzufolge in Google News eigentlich nichts zu suchen haben. Es gibt Gespräche zwischen Google und Harry. Ob es dabei was Neues gibt, weiß ich nicht. Ich bin nach wie vor nicht davon überzeugt, ob es überhaupt sinnvoll ist, da gelistet zu werden und da irgendwie eine Sonderstellung gegen andere Parteien zu haben, auch wenn es im ersten Moment charmant aussieht. Aber um die Frage klar zu beantworten, soweit ich weiß, gibt es nichts Neues. Gut, dann Stefan, du hast noch eine Frage? Ja, und zwar zu der Steilvorlage, jetzt wenn ich das richtig verstanden habe, diese Pressemitteilung, das war ja da aber, was war das, 26. September? War ja auch eine, 24. war auch eine Pressemitteilung zur VW-Beitrag, gefährdet Arbeitsplätze. Und den habe ich schon kommentiert zweimal, das ist jetzt in Zukunft dann auch nicht mehr möglich, oder wie? Ja. Ist nicht vorgesehen. Es muss andere Möglichkeiten geben, eine Diskussion zu führen, als im Nachgang zu einer Pressemitteilung. Ja, danke für die klare Aussprache. Hast du eine Idee, für in welchen Rahmen das dann noch möglich sein wird? Ja, zum Beispiel hier. Ja, mit Erfolg dann auch, also mit möglicher progressive Aussicht dann, dass sich was dann auch ändert noch an der Pressemitteilung oder ist es dann nur noch, man kann seinen Senf dazu geben, auskotzen oder so, aber das stört uns nicht weiter oder so. Naja, Stefan, was denkst du, was passiert, wenn du eine Pressemitteilung kommentierst? Glaubst du dann, wir gehen her und schicken nochmal eine ergänzende Pressemitteilung an alle Medienvertreter hinterher? Also, lass dich schließlich auch ausreden. Eine Pressemitteilung ist eine Veröffentlichung, die an 1000 Journalisten gegangen ist. Da dann hinterher noch eine Diskussion an dem Text zu führen und möglichst noch verschiedenste kontroverse Diskussionsbeiträge zu haben, ist halt absolut nicht zielführend. Ich nehme jetzt zur Kenntnis, dass du meine Bedenken, was den Erhalt von Arbeitsplätzen bei VW aufgrund ihres bescheuerten Versuchs, die Öffentlichkeit zu bescheißen, gibt zur Kenntnis und werde mir in Zukunft überlegen, ob ich was zum Thema Erhalt von Arbeitsplätzen aufgrund von Beschiss sage. Aber eine Diskussion nach einer veröffentlichten Pressemitteilung an der Pressemitteilung selbst macht einfach keinen Sinn. Ja, es ist nur, ich sehe schon ein, dass es dann keinen Sinn irgendwo dann mehr macht, ja, oder dass es die Partei vielleicht auch schädigen könnte, unter Umständen. Das Dumme ist nur, dass selbst in der etablierten Qualitätspresse so ein Anführungszeichen hast du die Möglichkeit auf Richtigstellung oder auf Klarstellung von so einer, also gut, das sind zwei verschiedene Sachen, ja, wenn du dann eine Sachlage. Jetzt ist nicht unbedingt was falsch gewesen, als an, oder will ich jetzt an den Raum stellen, dass generell alles falsch gemacht wird oder so in der Presse, aber dass man da irgendwo dann doch noch eine Möglichkeit hat. Ich finde es irgendwo, es ist enorm eingegrenzt, was du hier jetzt dann noch, wenn da was raus ist, was du da, dann ist es raus, ja. Und im Vorfall werden recht wenig Möglichkeiten da gegeben. Habe ich es nicht verstanden, was? Bitte kürzer fassen, du bist schon wieder sehr, sehr, sehr ausladend mit deiner mittlerweile vierten Frage. Da muss ich als Moderator auch mal schauen, dass ein bisschen Zeit noch für andere bleibt. Ja, ich kurz und pünktlich auf den Punkt gebracht. Ich finde es halt schade, dass da so jetzt quasi Ex-Post-Zensur oder sowas, würde ich das fast nennen, dass da nicht im Vorfeld das Weg gegangen werden kann, wo alle mit glücklich werden. Den Weg wird man selten finden, wo alle glücklich sind. So, Bastian nochmal. Ja, mir stellt sich gerade eine Frage, ob es nicht sinnvoll ist, dass die Leute, die immer die Arbeitsweise kritisieren, Pressemitteilungen, Freigaben und so weiter, sich selber engagieren, da wo diese Mitteilungen gezimmert werden. Wie sieht da der Werdegang aus, da Leute auch zu interessieren für diese Arbeit, weil dann können die ja dort also sozusagen an der Quelle tätig werden. Ja, es gibt immer wieder die Frage von Leuten, die uns dabei unterstützen wollen. Dadurch wächst das Team langsam wieder. Es macht aber auch keinen Sinn, das Team mit Leuten, wie soll ich sagen, es ist manchmal nicht zielführend, neue Mitglieder in eine Gruppe aufzunehmen, die den Ansatz konstruktives Miteinander als eher überflüssig betrachten, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und demzufolge macht es halt einfach auch keinen Sinn, jeden in ein Team aufzunehmen. Nichtsdestotrotz, wenn jemand Interesse daran hat, in der Bundespresse mitzuarbeiten, ist eine der einfachsten Möglichkeiten, entweder mich, Christos oder Olaf, per E-Mail, per DM, per Telefon, per whatever, meinetwegen auch per Aufzeichen oder per persönliche Ansprache auf einem Landesparteitag, anzusprechen und herzugehen. Ja, und dann kriegen wir das mit Sicherheit hin. Jetzt rede ich schon wie Stefan. Hey. Sozialer Netzwerk. Du bist auf stumm. Sorry. Also ich habe das wohl irgendwie falsch verstanden gerade, weil ich dachte, die Intention von Stefan war doch gerade, konstruktives Miteinander zuzulassen. Dann finde ich es nicht gut, wenn man ihm möglicherweise jetzt nachgesagt hat, er wäre dagegen oder er wäre nicht fähig, in dieses Team aufgenommen zu werden. Finde ich nicht toll. Das habe ich so auch gar nicht formuliert. Gut, dann nehme ich das zurück. Okay. So, damit ist das Saalmikro wieder mal leer. Wir kommen zum Stand Fundraising allgemein, Zeile 34. Mit diesem Unterpunkt von wegen Link zu den Euro-Spenden ohne Aufwandsverzichtsspenden. Da bin ich jetzt nicht im Thema drin, sag was dazu. Naja, das lässt sich relativ schnell zusammenfassen. Wir brauchen Geld, wir brauchen dringend viel mehr Spenden. Das, was wir bislang haben, ist zu wenig. Man kann das tatsächlich unter finanzen.piratenpartei.de sehen. Wir sind auf der Suche nach einem Fundraiser. Ich bin gerade dabei, eine entsprechende Stellenausschreibung zu veröffentlichen. Schreibi hat die dankenswerterweise erstellt. Wir suchen gerade noch nach einer Möglichkeit, die auch kostengünstig zu veröffentlichen, weil die entsprechenden Portale ziemlich viel Geld für eine Veröffentlichung einer entsprechenden Stellenanzeige haben wollen. Und sind da zumindest guter Hoffnung, dass wir jemanden finden, der sich hauptamtlich darum kümmert, Spenden für die Piratenpartei einzuwerben. Ob das dann funktioniert oder nicht, werden wir sehen. Okay, next up. ist Stand Campaigning Stopp VDS. Und zusammengefasst damit am besten gleich die nächste Frage, Campaigning allgemein. Ja, zu Stopp VDS. Der letzte Stand war, dass wir 3000 Unterschriften in der Bundesgeschäftsstelle haben. Ich weiß nicht, wie viele Unterschriften sonst noch gesammelt wurden und noch nicht an die Bundesgeschäftsstelle geschickt wurden. Aber insgesamt ist es ziemlich wenig. Damit kommen wir auch gleich zum Thema Campaigning allgemein. Ich weiß, dass wir in der Partei durchaus Leute haben, die Kampagnen gestalten und umsetzen können. Ich würde mir wünschen, dass wir da den einen oder anderen tatsächlich auch als Unterstützer bekommen, der sich vorstellen kann, solche Kampagnen bundesweit zu organisieren. Im Augenblick ist es so, dass das an uns hängen bleibt und bei aller Liebe als Bundesvorsitzender kriegst du es nicht unter, auch noch Kampagnen zu entwerfen, umzusetzen und die Ausführung zu verfolgen und zu steuern. Also das ist schlicht und ergreifend nicht leistbar. Dann können wir gleich weitermachen. Der Stand der Design der Bundeswebseite, I don't know. Ich weiß, dass die SG Gestaltung daran arbeitet, da ein neues Design zu machen. Aber ich habe seit einigen Wochen nichts mehr dazu gehört. Nachdem das aber im Augenblick nicht brennt, ist es auch kein Thema, wo ich permanent hinterher laufe. Das Gleiche trifft für das Thema Corporate Design vor. Auch da weiß ich nicht, was Stand der Dinge ist. Ich weiß, dass Paki für die Baden-Württemberger jetzt die Plakate fertig gemacht hat. Das läuft. Aber ob das dann tatsächlich in ein CD oder CI mündet, kann ich im Augenblick noch nicht sagen. Die Zugriffszahlen für die unterschiedlichen Webseiten, ich arbeite die jetzt einfach ab, weil es geht schneller. Einverstanden? Ja, klar, dann sag Bescheid, wenn du mich noch brauchst, ich hole mal einen Kaffee. Bleib mal da, nein, gut, mach wie du magst. Zugriffszahlen für die unterschiedlichen Webseiten piratenpartei.de, Newsroom und StoppVDS. Ich habe keine Ahnung. Normalerweise gab es montags in der Redaktionskonferenz immer so ein paar statistische Zahlen zu den Verbreitungen der Beiträge auf Facebook und da haben wir auch eine Zeit lang die Zugriffszahlen für die Webseite bekommen. Das ist im Augenblick aber nicht, deswegen weiß ich das nicht. Glaube ich, müsste man wieder erheben und dann auch in der Redaktionskonferenz wieder einholen. Dann, welche weiteren Daten werden über Clever Reach noch erhoben? Na, wir haben das Tracking abgeschaltet. Wir wissen nicht, soweit ich weiß, wer die Pressemitteilungen liest und wie viele die Mitteilungen lesen. Das ist zumindest auf Bundesebene nach wie vor Stand der Dinge. Daten werden meines Wissens über Clever Reach nicht erhoben. Der Stand der Fachparteien der Bundespresse. Ist am Abarbeiten. Die sind am, der Harry wollte das machen und ein, zwei andere Leute, aber es ist LPT oder LMVB in Berlin am Wochenende, dementsprechend liegt das noch brach, aber die sind am Aufarbeiten. Okay. Es ging um die fachspezifischen Journalisten. Achso, okay, danke. Ich weiß, worum es ging. Ich überlege mir nur gerade, von wem die Fragen stammen. Okay, aber gut. Anyway, und das letzte Stand der Themenredaktion Bundespresse ja, findet statt. Es gibt jeden Montag eine Redaktionskonferenz und in der werden Vorschläge besprochen, Themen festgelegt und gut. Ja, und damit, Geoffrey, wärst du wieder dran. Verdammt, jetzt habe ich keinen Kaffee bekommen. Außer du bist noch unterwegs, um Kaffee zu holen. Nein, ich hab tatsächlich jetzt Kaffee vor mir stehen. Bastian. Ja, zum Thema Kampagne. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das ohne professionelle Unterstützung nicht wirklich laufen wird. Deswegen auch vielleicht eine Ausschreibung. Gibt es irgendeinen, ich sag mal, so eine Art Gesprächsplatz, wo Menschen, TM, die am Campaigning interessiert sind, nicht es selber zu machen, sondern es auch dafür Finanzen auf den Weg zu bringen, das zu besprechen. Ich glaube, das ist eine Sache, die kann man hier nicht in einer Sprechstunde klären. Schon gar nicht, wenn aufgenommen wird. Aber es gibt bestimmt Leute, mir würden ein paar einfallen, die mitmachen würden beim Finanzieren von Kampagnen, wenn diese kofinanziert wird von Bund und Land. Lass uns da mal irgendwann mal anders drüber reden, Basti. Irgendwo hier, keine Ahnung. Ich habe da was vor. Aber das wäre schön. Also wenn wir da uns einfach irgendwo mal hier Mammel treffen. Ja, kein Problem, wenn es noch vor 2017 ist. Danke dir für deinen Humor. War so gedacht. Nächste Woche können wir das machen, meinetwegen. 10 Uhr abends oder so. Okay. So, TSP. Ja, ich habe eine Frage an Secor. Mir ist aufgefallen in Facebook, dass du in einer Gruppe bist, Liberale unter sich. Da ist meine Frage, willst du einer liberalen Partei auch, ich sag mal, eine liberale Partei wechseln, das parallel sehen gegenüber der Piratenpartei oder grundsätzlich austreten aus der Piratenpartei oder wo du sagst, nö, ich bin jetzt rein informativ in dieser Gruppe drin, die mir doch einen sehr, sehr liberalen Zug da doch zeigt. Ich bin gerade zutiefst beeindruckt, wo ich überall drin bin. Nein, keine Ahnung. Facebook ist für mich eine Plattform, die ich deutlich weniger als Twitter benutze. Es kann sein, dass ich da in einer Gruppe bin, die Dinge schreibt, die mich nicht wirklich interessieren. Aber ich kann mir das mal bei Gelegenheit anschauen. Ja, da ist dein Bild veröffentlicht und so weiter, darum auch von Thomas Gaul und so. Also das finde ich jetzt schon interessant. Aber darf ich da kurz mal was anwerfen? Moment, ich würde gerne meinen Satz zu Ende, meine Ausführung noch ganz kurz zu Ende bringen als Astrid. Aber um den zweiten Teil der Frage zu beantworten, nein, ich bleibe keinen Austritt, keinen Übertritt, keine Neugründung oder nichts derartiges. Ich bin Pirat und ich bleibe Pirat und das ist auch gut und richtig so. Jetzt hast du mich natürlich in Panik versetzt. Jetzt gucke ich mir natürlich alle meine Gruppen an, wo ich drinne bin. Ich bin in einer Gruppe zum Beispiel im Herzen Münchner. Nein, ich habe nicht vor, nach München zu ziehen oder so. Man kann auch von anderen Leuten in solche Gruppen eingeladen und hinzugefügt werden, ohne dass man das selber weiß. Richtig, vor allen Dingen hinzugefügt. Und da bin ich auch schon ein paar Mal sehr erschrocken, in was für Gruppen ich mich mit einmal wiederfand. So, das wäre dieses. Jetzt ist das Fragenmikro schon wieder leer. Ich gucke mal kurz. Wir sind, glaube ich, in Zeile 48 oder jetzt 50 angelangt. Nein, 48, Entschuldigung. Wie beurteilt der Bundesvorstand die Entscheidung des Landesverbands Hessen, die Rammstein-Kampagne zu unterstützen? Was ist mit Rammstein? Da ist eine Frage, Zeile 48 im Pad. Wie beurteilt der Bundesvorstand die Entscheidung des Landesverbands Hessen, die Rammstein-Kampagne zu unterstützen? Es gab ein VMB. Dieses VMB ist ein Tool in Hessen und die haben sich ja aufgrund der Mitglieder in Hessen darauf beruht. Ja, und das kann der Landesvorstand Hessen machen, wie er möchte. Ich hüpfe da mal kurz rein. Es gibt einen solchen Beschluss nicht. Also, danke. Was ist dann VNB und hat er keine Beschlussrechtslage? Mach zu. VNB ist ein virtuelles Meinungsbild, was in Hessen seit 2010 ist. Das ist ein Tool, was die Hessen benutzen, um Meinungsfragen an ihre Mitglieder zu tätigen. Und wenn sowas jetzt umgesetzt wurde, dann hat es jetzt keine rechtliche Beschlussfähigkeit oder sowas nach sich, rechtlich darauf irgendwie anschließt. Stefan, ich glaube, du bist auf einem ganz anderen Dampfer gerade, sorry. Also wenn es ein Meinungsbild ist, das heißt dann, ist es keine Aussage der Partei oder sowas, keine rechtlich bindende, oder verstehe ich das jetzt richtig von meinen Vorrednern auch, dass es da keine Aussage gab dazu, keine piratische oder... Ich möchte es echt gerne einordnen können, deswegen frage ich so dumm. Am Mittwoch ist Am Mittwoch ist eine Landesvorstandssitzung, glaube ich, in Hessen. Dann kannst du die Hessen dazu fragen, denke ich mal. Okay. Dann Grumpy. Grumpy, du bist stumm geschaltet. Vielen Dank für den kleinen Hinweis, habe ich gerade auch schon bemerkt. Ich wollte nur sagen, Christoph sagte gerade, die Hessen haben da ja auch eine Sprechstunde oder eine Versammlung. Es war eine Entscheidung der Hessener. Ich finde, der BUFO muss zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht hingehen und jetzt hier großartig sein Veto abgeben, denn die Demo hat stattgefunden und von daher, who cares? Jo, genau so ist es. Reden wir lieber über Dinge, die in der Zukunft liegen. Das ist jetzt lustig, weil die nächste Frage wäre nämlich, wie beurteilt der Bundesvorstand die Entscheidung des Landesverbands NRW gegen die Rammstein-Kampagne zu demonstrieren? Genauso wie die Entscheidung des Landesvorstands Hessen, sich dafür auszusprechen, ist mir egal. Gut, nochmal, diese Entscheidung gibt es nicht. Als Mitglied der Fraktion werde ich bestimmt nicht die Aussage oder den Antrag eines Landesverbandes kommentieren. Von daher kann ich allen nur oder alle nur bitten, entsprechend den Landesverband Nordrhein-Westfalen zu kontaktieren oder anzufragen. Vielen Dank. Ja, und zu der Anmerkung von eben, diesen Beschluss nicht geben soll. Es gibt eine Auskunft des Landesvorsitzenden Hessen, dass ihr Meinungstool eine entsprechende Mehrheit ergeben hat und sie sich deswegen so positioniert haben. Und ich habe im Augenblick keinen Grund, an dieser Aussage zu zweifeln. So, dann Kane hat es gerade nach oben gekommen. Und wieder weg. Ich weiß, dass der Volker sich persönlich für die Rammstein-Kampagne ausgesprochen hat, als persönlicher Unterstützer, ich ebenfalls. Aber soweit ich weiß, hat der Vorstand als Ganzes darüber eben keine Entscheidung getroffen, sondern nur Volker hat gesagt, ich mit meiner persönlichen Meinung stehe dafür. Ich, wie gesagt, auch, aber soweit ich weiß, gibt es vom Gesamtvorstand keine Positionierung. Allerdings das virtuelle Meinungsbild, welches im Prinzip von mit, glaube ich, 13% der stimmberechtigten Hessen stattgefunden hat, hat sich deutlich für die Unterstützung ausgesprochen. Ja, doch. Okay, passt. Dann stimmt's, dann ist es in der Tat so, es gibt keinen Beschluss des Vorstands, sondern es gibt einzelne Vorstandsmitglieder in Hessen, die sich entsprechend positioniert haben und es gibt ein entsprechendes Ergebnis des Meinungsfindungstools. Wunderbar, dann hätten wir das auch noch geklärt. Bringt diese Vorstandssprechstunde doch was? So, jetzt, ich habe hier jetzt in Zeile 54, 55... Ich komme gerade nicht ganz drauf klar. Also ich habe keine Frage, die ich vorlesen kann. Die Links sagen mir nichts. Das sind die Geschichten von Janu. Und ich bin sehr dafür, dass wir dieses Mal wirklich komplett darüber hinweggehen. Denn Janu verhält sich an dieser Stelle in meinen Augen ausgesprochen unfair uns allen gegenüber. Denn sie bringt immer dieselben Argumente, immer in epischer Breite. Und wir haben jetzt wirklich das alles, was sie hier reingeschrieben hat, schon x und 10-mal gehört. Es ist uns allen bekannt und ich möchte das jetzt bitte überspringen. Ja, nun, ich sag mal, ich kann so oder so nichts vorlesen, beziehungsweise kann es schwer vorlesen, weil es sind nur Links und ich habe die auch nicht gelesen. Wenn der Vorstand sagt, er möchte sie mit dem Thema nicht beantworten, die Fragen nicht beantworten, habe ich als Moderator eh nicht die Handhabe, hier irgendjemanden zu irgendwas zu zwingen. Das heißt, von daher kann ich in der Form muss ich da letztlich eurem Wunsch nachgeben, weil ich euch eh nicht dazu zwingen kann. Also gehen wir zu Zeile 55. Aktuell gibt es auf Landesebene verschiedene Tools zur Meinungsfindung bzw. für Meinungsbilder. Die sind jedoch unterschiedlich und voneinander unabhängig. Inwiefern plant der BUFO die parteiübergreifende Meinungsfindung zum Beispiel via Liquid Feedback wieder zu reaktivieren? Ja, das ist genau das. Das ist auch wieder eine von Janos üblichen Fragen, die sie, ich weiß nicht wie oft, schon gestellt hat und die sie schon, ich weiß nicht wie oft, beantwortet bekommen hat. Ich möchte das bitte jetzt überbringen. Lasst uns einfach zur Zeile 57 gehen, bitte. Ja, siehe oben. Was ist eigentlich die Rammstein-Kampagne? Weiter. Ich möchte es beantwortet haben, bitte. Ja, wenn das einer wissen will. Astrid, das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch alles Trollerei. Ja, kommt. Wenn es keine vernünftigen Fragen gibt, ist es 6 Minuten vor 22 Uhr, dann können wir auch Feierabend machen. Also bevor ich mich jetzt hier zum 65. Mal über irgendetwas unterhalte, was kein Menschen mehr interessiert, weil es Vergangenheit ist, weil x-fach darüber diskutiert wurde, lassen wir es doch. 89 einfach nur, ist gut. Einfach 89. Nur um Lebenszeit. Ja, eine Frage auf 89 finde ich ganz gut. Ja, dann stelle ich sie nochmal kurz für die Aufzeichnung. Glaubt der BUFO, der Öffentlichkeitsarbeit-Campaigning und Fundraising etc. ausreichend sind, vermutlich das Öffentlichkeitsarbeit etc. ausreichend sind, um 2017 in den Bundestag einzuziehen? Christos, du hast dich gemeldet, diese Frage zu beantworten. Nein, es ist momentan noch nicht ausreichend und wir sind am Arbeiten, dass es besser wird. Genau so ist es. Ja, gut. Stefan, hast du noch eine Frage? Nein, ein Kommentar eigentlich. Glaubt jemand, dass das... jetzt ist er mir verflogen, der Kommentar, glaube ich. Ja, gut, dann Piratos. Ja, hallo. Vielleicht nerve ich jetzt den BUFO auch wieder ein bisschen mit etwas, was ich vielleicht schon mal in der Art vorgebracht habe, aber ich riskiere es mal, weil mir die Partei im Herzen liegt. Ich habe mitbekommen, dass es der Parteienfinanzierung hier sehr schlecht geht und dass wir wahrscheinlich 2017 kaum Geld haben werden für einen Wahlkampf, wenn wir nicht dieses Jahr noch ordentlich Spenden oder Umsätze machen für die Partei. Deshalb meine Frage, gibt es eine Möglichkeit, zum Beispiel über den P-Shop aus Geldscheinen gefaltete Bötchen mit einem Piratenwimpel zum Beispiel dran zum Preis des Geldscheines plus 5 Euro zu verkaufen. Ich würde mich bereit erklären, weil ich auch solche Bötchen falten kann, die dann auch zu falten, zu verkaufen und so die Parteienfinanzierung anzuschieben. Das wäre sozusagen ein künstlerischer Akt, den ich hier gerne bieten würde. Und meine Frage ist, können wir sowas über den P-Shop verkaufen? Okay, ich befürchte fast nein. Ich finde die Idee witzig und ich werde es versuchen umzusetzen. Allerdings waren die Versuche, sowas Ähnliches in der Vergangenheit zu machen, nicht von Erfolg gekrönt, weil das Argument der Schatzmeister dagegen ist, wir sollten tunlichst alles vermeiden, was das Risiko nach sich zieht, unseren Anspruch auf Parteienfinanzierung zu gefährden, weil wir von den staatlichen Zuwendungen an der Stelle im Augenblick leider sehr abhängig sind. Das Argument, dass die AfD oder beispielsweise die Partei da recht experimentell damit umgehen, zählt nicht, weil bei denen die finanzielle Situation eine definitiv andere als bei uns ist. Aber nichtsdestotrotz, ich finde deine Idee witzig. Ich werde mal versuchen, das irgendwie auf die Art und Weise nochmal anzuschieben. Ja, ich muss auch noch mal ganz kurz revidieren, das habe ich jetzt vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt. Selbstverständlich benutze ich ein sehr, sehr wertvolles Papier, um diese Bötchen zu falten, die man auch ja für andere Zwecke nutzen kann, dieses Papier. Ja, Möglicherweise liegt es dann tatsächlich daran, wie man das Produkt beschreibt. Aber ich nehme es mal mit. Ich werde mal mit Lothar und Stefan plaudern. Ich finde die Idee extrem cool. Hast du noch was zum Thema? Ja, ich habe eine Ergänzungsfrage dazu. Gibt es die Möglichkeit, dass wir so eine Art Spendenberatung machen, also für schwierige Dinge, weil ich höre von Landesschatzmeistern ziemlich viel, sagen wir mal, nicht Nachvollziehbares. Gibt es da eine Möglichkeit, das mal so hinzubekommen, dass deutlich mehr für die staatliche Teilfinanzierung zählt? Es gibt dreimal im Monat, jetzt weiß ich das Datum nicht, Schatzmeistertreffen, sowas wie die Polgefunde, nur von den Schatzmeistern. Ja, das interessiert mich nicht, weil ich habe die Zeit nicht dafür, mir alle möglichen komischen Kommentare anzuhören. Es geht einfach darum, ist leider heute kein Schatzmeister da, dass wir das mal vielleicht besprechen, wie man da gesetzeskonform und revisionssicher umgeht mit. Vielleicht kannst du das ja mal weitertragen, lieber Christos. Es wäre mir sehr, wäre mir ein Herzensanliegen. Habe ich dich richtig verstanden? Du möchtest nicht mit Schatzmeistern reden, möchtest aber mit ihnen reden? Ich verstehe es gerade nicht wirklich. Ich möchte nicht in einer Schatzmeisterrunde reden, wo alle möglichen Kommentare kommen, die mir nur Zeit kosten. Ja, ich möchte mit jemandem Kompetenten reden. Und Schatzmeisterrunde ist eine Runde unter vielen. Und insofern würde ich mich einfach freuen, wenn der Christos da was vermitteln könnte. Dankeschön. Ich werde, ja, schau mal. Jemand kompetent. Ja, du warst da noch nie, ne? Ja, dann könntest du vielleicht gerade definieren, welche Schatzmeister du hier in Deutschland für die Piratenpartei als kompetent erachtest und welche nicht. Schickst du einfach als Liste rum. Genau, mache ich gerne. Okay. Können wir das an der Stelle irgendwie abbrechen? Absolut. Gut, danke. Hey, es ist 22 Uhr. Du willst unbedingt Schluss machen heute, oder? Wieder den Gong gerettet? Ist das Publikum war heute wieder wundervoll? Nee. Und traurig klingt der Schlussakkord in Moll? Ich google das gleich mal. Gleich nachdem ich Rammstein gegoogelt habe, mir sagt das nämlich nichts. Okay, aber der Songtext ist nicht von Rammstein. Bring da nichts durcheinander. Ich versuche da mal was draus zu machen. Ist Bugs Bunny immer frei? Darf man das hier zitieren? Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Die Antwort ist, es ist mir wurscht. Seit wann bist denn du so Anarcho? Hallo, jetzt darf man zumindest, was war's? Happy Birthday to you, glaube ich, darf man jetzt frei singen, weil festgelegt wurde, dass es doch allgemein gut ist. Vielleicht gilt das ja für Bugs Bunny auch. In meiner Generation ist es so. Das Paradox ist ja, je öfter man etwas singt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit und die Argumentationsgrundlage, dass es allgemein gut ist. Ich glaube, jetzt war irgendwie Aufzeichnungsende, oder? Ja, bitte. Ja, genau. Aufzeichnungen bitte einstellen.